Impronews Podcast, der Podcast von impronews.de. Ja, herzlich willkommen zum Interview mit Christoph Jungmann. Hier ist Impronews heute mal wieder im Vorgespräch zum großen internationalen Festival, was dies Jahr nicht stattfindet. Hallo Christoph. Hallo Thomas. Hallo Makro. Ja, hallo. Heute dabei Makro. Wir auch was ganz Neues. Ja. Das Interview. 2:1, oder? 2:1. Wir nehmen Christoph in die Mitte. Ja, hier ist Impronews. Schön, dass ihr euch das anhört. Wir sitzen im Büro des Ratibor-Theaters und wollen mal ein bisschen reden, was kommt im April auf uns zu. Ja. Christoph, fangen wir doch gleich mal an mit der gemeinsten Frage von allen. Warum kein Festival? Alle sind ganz traurig. Naja, du, das stimmt ja nur bedingt, dass es kein Festival gibt. Ich weiß nicht, wann wird denn diese schöne Sendung, wann hört man das, was wir jetzt hier sprechen? Das ist ja zeitunabhängig, man kann das immer hören. Wir werden das aber versuchen, in den nächsten Tagen zu veröffentlichen. Ich bin so altmodisch, dass ich mal denke, Sendetermin. Es ist nicht live, sein Podcast. Ich weiß, aber. Es kann sein, dass das in 1000 Jahren Menschen hören. Und die können wir ja mal grüßen, ja? Als es Berlin noch gab. Trump ist erst ein paar Tage im Amt, das 50 oder so. Ja. Aber wir können gerne natürlich einen Sendetermin trotzdem ja festlegen, dass man sagt, wir verabreden uns alle für Donnerstag, dass wir das um 19 Uhr alle zusammen hören. Das können wir auch machen. Genau. Ja, jetzt komme ich aber auf deine Frage zurück. Also es stimmt nur bedingt, dass es kein Festival gibt. Es gibt ja es gibt zwei Wochen, eine Woche im Mehringhof Theater und eine Woche im English Theater, was wir die Impro 2017 nennen. Aber ihr habt natürlich voll durchschaut, dass das Etikettenschwindel ist. Es ist nämlich kein großes Festival, es ist ein kleines. Ein kleines Zusammenkommen von zwei verschiedenen Produktionen. Die eine Northern Lights, die vom morgigen, also von heute gesehen, heute ist der 13. Morgen vom 14. bis 18. März im Mehringhof Theater läuft. Lee White und Jacob Bannigan, die ja, glaube ich, bekannt sein dürften. Hier mag mir vielleicht noch nicht oder nicht mehr ganz so. Ein Kollege, der vor 13, 14 Jahren hier beim Festival war, ein fantastischer Impro-Spieler, ein Komödiant, ein Geschichtenerzähler, der seine Karriere gemacht hat inzwischen als Sprecher von Comic-Spielen, von Spielen, von Computerspielen. Oh, okay. Natürlich eine Community, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. 0,0. Ich habe das nicht gekannt, aber ich glaube, wenn man Menschen, die irgendwie 30 Jahre jünger sind als ich, sagt, das ist der Sprecher von der und der Figur, die rasten völlig aus. Oder der, in London, wenn der kommt, stehen die Leute Schlange, um ein Autogramm von ihm zu bekommen, weil er in einer bestimmten Community total bekannt ist. Ich kann aber leider jetzt, es ist natürlich immer blöd, man baut es auf und ich weiß aber nicht, welche Figur es ist. Aber er ist in diesem Geschäft sehr, sehr drin. Und dann kommt eine kanadische Kollegin, und die komplettiert dieses Quartett Northern Lights, vier kanadische Kollegen, die sich zusammengefunden haben, um im Mehringhof Theater, glaube ich, sehr, sehr lebendiges, fantasiereiches und, wie man es von den Kanadiern kennt, Storytelling-tendiertes Impro-Theater zu spielen. Und in der Woche danach kommt ins English Theater Randy Dixon mit seiner Orcas Island Project. Das ist ein Projekt, was es von ihm seit 10 oder 12 Jahren gibt. Die treffen sich immer auf dieser Insel, die vor Seattle liegt, und proben dort. Das sind insgesamt Kolleginnen und Kollegen aus 13 Ländern, und hier jetzt kommen 10, glaube ich, zusammen aus 10 verschiedenen Ländern. Auch viele Namen, die man kennt in Berlin. Und im Gegensatz zu den sonstigen Festivals und zu dem, was es halt auf der internationalen Ebene sonst gibt, nämlich man kommt zusammen, spielt und geht wieder auseinander, ist es da anders, denn diese Gruppe arbeitet fest seit 10 Jahren zusammen. Und aber jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, dass es für so eine Gruppe schwer ist, wenn sie aus 10 Ländern kommen, irgendwo sich zu treffen und dann zu spielen und dann womöglich auch noch ein bisschen Geld zu verdienen. Das werden sie hier natürlich auch nicht tun. Aber ich hatte mit Randy letztes Jahr gesprochen, habe gesagt, wir machen kein Festival in dem Sinne, sondern machen ein bisschen was anderes. Und ob er nicht Lust hat, diese Woche zu füllen im English Theater. Und ich glaube, es lohnt sich. Ich meine, das sage ich natürlich immer an dieser Stelle, aber das ist wahrscheinlich aber schon Impro für Fortgeschrittene, um es mal so zu sagen. Also wenn man die schnelle Unterhaltung will und den schnellen Witz, dann sollte man da vielleicht nicht hingehen zu dem Projekt, aber wenn man Kolleginnen und Kollegen, die professionell arbeiten und die das seit vielen, vielen Jahren machen und die sich mit Impro sehr, sehr intensiv beschäftigt haben und die alles, was wir immer ja fordern und was wir uns immer wieder selber vornehmen, Zeit lassen, tief sein, ernsthaft sein, Risiko gehen, scheitern, diese ganzen Sachen, die wir oft im Munde führen, aber vielleicht nicht ganz so oft machen, das ist, glaube ich, etwas, was man da sehen kann. Ich selber habe es noch nicht gesehen, aber ich bin echt super gespannt. Und die Ankündigung ist auch so, dass es nicht jedermanns Sache ist. Also wir haben noch nicht so viele Tickets verkauft. Und das liegt, glaube ich, eher daran, naja, dass man, dass ich das Gefühl habe, der Mut, auch sich mal eine Vorstellung anzusehen, die ganz anders ist und die wirklich einen anderen Ansatz hat, den haben jetzt vielleicht erstmal nicht so viele. Ne? Und deswegen ist das schon, hat dieses kleine Festival, wenn ich so nennen will, oder diese beiden Gastspielwochen schon ein bisschen anderen Charakter. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich, glaube ich, sehr, sich beides anzugucken einmal. Naja, es ist so ein bisschen das Gefühl, ohne Randy Dixon ist kein Festival zu haben, das ist das eine. Aber wenn du sagst, anderes Impro, glaubst du, ist es notwendig, das auch zu zeigen? Also so ein bisschen, weil das Festival ja immer eine große Bandbreite gezeigt hat von ja, irgendwie der großen Spielshow und nicht Haut drauf, aber schnelles, unterhaltsames Theater und dann auch immer experimentelles. Ist sozusagen, wer das Schnelle will, geht zu den Kanadiern und wer das Außergewöhnliche will, geht zu Orcas Island. Ja, so würde ich das sagen, aber das Leben besteht ja aus so vielem, auch aus verschiedenem. Also deswegen. Sagst du. Ja, weil du jetzt bei deiner Eingangsfrage war, ist es notwendig, das zu zeigen? Das ist ja schon eine, da steckt ja auch, warum fragt jetzt der Thomas, ist das notwendig, das zu zeigen? Notwendig, mein Gott, notwendig ist Impro ja gar nicht. Ist die Kunst überhaupt notwendig? Doch. Und die Kultur, ja. Nein, aber es ist aus der Überlegung geboren, dass wir sagen, wir haben diesmal nicht die Kraft und die Energie, und da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wegen unserem 20. Geburtstag, die Kraft und die Energie, beides zu stemmen, nämlich ein großes Festival und unseren 20. Geburtstag. Deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, das wäre doch mal, das wäre das Jahr und die Gelegenheit, dieses Orcas Island Project mal hier einzuladen. Und der Ansatz ist natürlich ein ganz anderer. Es mischt sich nicht jeden Abend eine neue Gruppe, sondern es spielt jeden Abend so Verdi und die Flüge in der nächsten Woche es wollen und alle da sind. Es mischt sich eben keine Gruppe neu, sondern es probt hier eine oder arbeitet in einer Gruppe nochmal hier in Berlin 2-3 Tage zusammen und zeigt dann den Stand der Impro-Dinger dieses Projektes hier zum ersten Mal in Berlin. Und ich glaube, eine Gruppe von der Erfahrung und von der internationalen Besetzung und auch von der Qualität, jetzt sage ich ein bisschen großes Wort, aber ich würde sagen, gibt es weltweit nicht nochmal. Ich kenne jetzt die US-amerikanische und kanadische Szene nicht so gut, aber ich weiß schon, dass sie jetzt nicht, dass es nicht ihr erster Impuls ist, international zu denken. Ich glaube, ich wüsste es, wenn es international noch so eine Gruppe gäbe. Ich glaube, es gibt sie nicht. Also insofern kann man hier dann schon etwas Einmaliges sehen, würde ich schon so sagen. Ja, also bei mir kommt bei Orcas Island immer die Idee, also eine All-Star-Gruppe, wie es in der Musik das ja auch gibt, dass sich also Leute, die in ihren Einzelgruppen schon wahnsinnig stark sind und dann nochmal sich zusammentun zu so einem großen Projekt, so, dann hat das so ein bisschen was. Ich bin da sehr gespannt drauf, also ich habe die schon lange auf dem Schirm, dass es die gibt und freue mich da sehr. Was mich da interessiert, ist ja dieses Format Afterlife, was Sie spielen. Spielen Sie an allen Abenden? Verändert sich das, wenn man es jeden Tag nochmal angeht? Oder was ist da so zu erwarten? Als Soll ich dir ganz ehrlich sagen? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich. ich weiß es nicht. Natürlich wird es sich... Ah, da kommt der Postbote, der kommt auch jedes Jahr, oder Thomas? Ja. Das ist doch toll, oder? Ja. Hallo. Für wen... Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, den haben wir bestimmt auf 3 Aufnahmen. Aber war es immer der? Ich glaube nicht. Nein, oder? Das nicht. Aber immer ein anderer. Das ist auch schön. Ne? Also man merkt, wir sind hier mitten im Leben. Ja. Ne? Das ist halt nicht so abgeklärt. Aber Ich denke schon, dass die Abende sehr unterschiedlich sein werden, weil es ja diese, also es geht ja um Tod und Leben und was kommt danach und so. Und ihr seid ja auch schon so lange mit im Geschäft, dass ich denke, ja auch wisst, so eine Gruppe ist so im Moment, dass die die Atmosphäre im Raum aufnehmen und den Beginn aufnehmen. Und ich glaube, es können völlig, völlig verschiedene Abende rauskommen. Also um das nochmal zu sagen, ich glaube wirklich, das, was die Abende verbindet, ist, wenn man mehrere guckt, aha, das ist wirklich immer dieselbe Gruppe. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Abende auch total von unterschiedlichen, weil du, was du gesagt hast, so ein All-Star, ist eigentlich ganz schön gesagt, so ein All-Star, so diese All-Star-Gruppe mit 10 Leuten, man weiß ja auch, man kann nicht alle 10 gleich wahrnehmen an so einem Abend. Und ich könnte mir vorstellen, dass mal es Abende gibt, wo der eine und am anderen Abend die andere völlig im Fokus steht. Ja. 10 das ist eine Ansage, ne? Ja. Das ist schon nicht wenig. Ja. Ja. Ist natürlich aber auch toll, weil der Platz im English Theater das ja genau hergibt, ja. Dass da... Ja. Ja. Ja. Können schön Theatersport spielen. Entschuldigung. Nein, das ist ja, vielleicht machen sie auch das, stell dir das mal vor. Das wäre obercool, oder? Was ganz Neues. Zwei Mannschaften. Okay. Und wie fühlt sich das an, so ohne Festival? Bist du so ein bisschen unterfordert gerade im Frühling? Nee, das nicht. Aber ich merke es wirklich, ich habe echt mehr Zeit. Das ist irre. Aber Gott, ich will nicht über mich reden, das ist ja langweilig. Aber ist es wirklich so, sonst die letzten 15 Jahre im Februar immer nochmal Volldampf und jetzt eher, wow, ich kann hinkommen morgen Abend und ich meine, Lee ist jetzt auch, lebt ja in Berlin und der organisiert das mit Maria alles selber, weißt du, ich unterstütze es ein ganz klein bisschen, aber letztendlich bin ich Gast bei diesen beiden Wochen und guck zu und das ist natürlich wirklich irre. Man muss sich auch nicht überlegen, zu welcher Vorstellung gehe ich heute Abend, sondern es gibt halt nur eine. Aber ihr habt ja auch damit das ganze BIF-Programm, also Workshops und alles sozusagen erstmal auf Eis gelegt. Ja. Gab es da Beschwerden? Seid ihr da? Nö. Die Leute gesagt, gut, fahre ich mal nicht nach Berlin. Ja. Ja, umso schöner, das dann nächstes Jahr doch hoffentlich wahrscheinlich wieder zu machen. Nächstes Jahr, da weiß ich nicht, ob ich das schon... Das kann ich ja schon sagen. Wir haben einen Antrag bei der EU gestellt und da fällt die Entscheidung im Mai. Und aber da will ich jetzt über ungelegte Eier nicht reden. Aber wenn wir das Geld kriegen, dann machen wir dieses EU-Projekt und das wird ziemlich groß werden. Und wenn nicht, müssen wir uns im Mai was anderes überlegen. So, aber es wird nächstes Jahr wieder ein Festival geben, hundertprozentig. Ach schön. Ja. Gut, aber da reden wir dann im Frühjahr nächsten Jahr. Ja, wenn der Postbote wieder kommt. Ja. Der Postbote zweimal klingelt. Ist Infofestival. Ja. Okay, aber dann ist das eine Empfehlung sozusagen, sich beides einmal anzugucken, investiere und. Ja, 100 pro. Also, ja, also es ist ja, sonst sitze ich ja hier manchmal und sage, ja, bei der Vorstellung weiß ich nicht so richtig das ist experimentell und so. Aber ich glaube, bei den beiden Produktionen oder Projekten, da kann man schon sagen, ja, also das hundertprozentige Empfehlung und würde mich sehr wundern, wenn da ein Abend mal richtig schlecht würde oder nicht so interessant, aber es kann natürlich alles passieren, mein Gott. Ja, ich muss jetzt mal zugeben, ich bin nicht so gut vorbereitet, habe nur so in der Ankündigung, glaube ich, gehört, dass bei den Northern Light-Geschichten tatsächlich auch verschiedene Formate jeden Tag. Ja, es ist so ein bisschen. Der Fokus ist ein bisschen anders, aber ich habe da auch mit Lee drüber gesprochen und habe gesagt, weißt du, Lee, toll, dass du dir immer ein bisschen was anderes überlegst, aber letztendlich auch die vier, ich glaube, da geht's mehr um, wow, da sind jetzt echt die vier Kanadier. Das ist so ein bisschen back to the roots für uns, weil die ersten 2-3 Jahre waren ja schon sehr von den Kanadiern hier dominiert. Als wir Rapid Fire und die Crumbs eingeladen hatten, da waren das natürlich hier die Helden irgendwie, die kamen, ne? Und die anderen, klar hatten die anderen auch ihre Qualität, aber dieses coole, lockere Geschichten erzählen auf der Bühne, ja. Mein Gott, was hat sich alles geändert in der Szene heutzutage? Gibt es sehr, sehr viele, die auch nach Europa kommen. Aber damals, 2001, 2002, gab es das nicht. Es gab es definitiv einfach nicht. Und das war zum ersten Mal und dieses Staunen, was hervorgerufen wurde durch diese Gruppen, das war natürlich ein ganz besonderes. Und so, denke ich, schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis, dass wieder zumindest drei sehr Bekannte in Berlin, also vor allen Dingen Lee und Jacob, aber Mark, der auch mit Jacob das Rapid Fire gegründet hatte, vor 20 Jahren oder so, dass an sich schon abgeht und Lee überlegt sich jeden Abend ein bisschen andere Formate, aber es wird immer um dieses Storytelling und um eine gewisse, im positiven Sinn gesagt, konventionelle Art der Impro-Unterhaltung sein. Ja? Mhm. Während halt das Orcus Project was an eine andere Richtung ist. Und es war ja nicht zufällig auch gewählt von uns zu sagen, es sind wirklich die beiden in der internationalen Szene schon zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Und das ist ja auch toll, dass wirklich da die Bandbreite nur durch zwei Projekte so groß ist. Mhm. Ja. Ich denke aber auch, die Kieler Lorette, mhm, ist ja die vierte, mhm, die ist auch hier bekannt. Ich habe sie auch schon in Berlin mal gesehen, zusammen, echt, mit den Crumbs haben sie mal gespielt. Ah, das wusste ich nicht. Eine Vierershow. Aha. Und sind vor allen Dingen in London eine Riesennummer, soweit ich weiß, weil die da öfter beim Festival da beim Slapdash waren, so als Main Act. Und auch kanadischer Improviser of the Year ist sie, ja, also so. Ja. Ja. Ist schon die Creme, mhm, der Creme. Ja. Ja. Ja, schön. Kennt ihr den Marc eigentlich? Habt ihr den? Nee, den kenne ich nicht. Ah, es ist alles, ihr seid doch noch ein bisschen jünger. Ja. Bin erst Nein, 2009 Marc. Eingestiegen. Ne? Ist das, Nein, Marc ist wirklich legendär, mhm, hier gewesen, weil er im positiven, sag mal, zu 90% positiv besetzten Sinne eine Rampensau ist. Ja? Und die 10%, die vielleicht nicht so begeistert waren, die da mitgespielt haben, die haben gesagt, naja, wenn der Marc auf der Bühne ist, hast du halt schwer eine Chance. Ja, die sind hier so abgegangen, die sind so, die haben gespielt und gespielt. Und es gab ein Festival, das kann ich mal erzählen. Da kam der Marc an und wir saßen im Café von der Fabrik, wo die gewohnt haben. Und Marc hat sich das Festivalprogramm, sich so angeguckt. Das war aber kein Witz, wirklich nicht. Hat sich das Festivalprogramm angeguckt. Und dann hat er einen Stift genommen. Und gesagt, Christoph, I like to play this and this, this, this and this and this. Es war wirklich so, dass er mit einem gesunden Selbstvertrauen, sagen wir es mal so, gesagt hat, da würde ich gerne spielen und da und da und da und da. Und da habe ich gesagt, also ich glaube, er wollte jeden Tag spielen, habe ich gesagt, Marc, ist ja, die anderen wollen auch ein bisschen spielen. So. Aber jetzt sitzt er ja unter sich, ja, und können, also müssen es. Und er ist auch 15 Jahre älter geworden. Ja. Aber das zeigt, was er für ein Typ ist. Aber er ist wirklich, er ist ein begnadeter Komödiant und Erzähler. Und der hat schon für Furore gesorgt hier, weil er hat wirklich. Wenn du wusstest, der Abend, also wenn Lee und Steve und Jacob nicht weiter wussten, Marc wusste letztendlich immer weiter. Und irgendwas hat er immer gemacht. Und ich habe Tränen gelacht über diesen Mann. Also den muss man wirklich sehen. Ich meine, Lee hat man jetzt auch schon, man kennt ja Lee, ja, und man kennt auch Jacob. So. Und Marc hat nochmal was anderes. Der hat nochmal eine andere Komik. Ja, also ich freue mich, gerade wo ich jetzt rede, merke ich, wie sehr ich mich darauf freue, dass er auch wieder da ist. Und es war echt schwer, ihn zu kriegen, weil er wirklich so Karriere gemacht hat. Und er hat aber gesagt, nee, das ist ihm so wichtig. Er kommt nach Berlin und die verdienen, weißt du, die teilen sich da ihre Einnahme. Könnt ihr euch vorstellen, 5 Vorstellungen und 2 Flüge aus Kanada. Jacob kommt aus Graz, das musste erstmal alles bezahlen und die Werbung und so. Die verdienen ja nichts, ne? Also werden mit ein paar Euro werden sie. Also wir bieten nur die Plattform und die wohnen privat und so, ist alles ein bisschen anders organisiert, aber der kommt wirklich, weil er Lust drauf hat, wieder auf Berlin. Ja. Ist auch schön hier ab und zu im Frühling. Ja, ne? Ja. Ganz nette Impro-Szene, habe ich gehört. reden wir mal noch über die 20 Jahre. Ja! Oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ich habe mal hier den ultimativen Fahrplan aufgeschlagen, ja, lieber Christoph. Aber bevor wir sozusagen ein bisschen den ultimativen, ja, Fahrplan und eure 100 Vorstellungen zum Thema 20 Jahre eintauchen. Stimmt doch gar nicht 100. 20 sind es, ne? Ja, es sind, glaube ich, 22. Oder 21. Aber ihr denkt halt in die Zukunft. Ja, genau. Schon. Ja. Kannst du vielleicht, weil das ist natürlich jetzt interessant, bist du von Anfang an eigentlich bei den Gorillas dabei? Ja. Was hat sich denn geändert in den letzten 20 Jahren? Worin seid ihr denn? Wie fühlt sich das jetzt an mit 20? Nächstes Jahr dürft ihr dann in Amerika auch Auto fahren und Alkohol trinken? Ja. Ja? Ja. Nee, Alkohol trinken, Auto fahren schon lange. Ja. Was hat sich geändert? Soll man nicht lieber sagen, was geblieben ist? Nein, was hat sich geändert? Nein, aber wenn du so zurückguckst, 20 Jahre, konntest du dir das je vorstellen, mal eines Tages 20 Jahre Gorillas und man sitzt zusammen in einem Büro und redet darüber? Nein, das konnten wir uns alle nicht vorstellen. Also, ich versuche zurückzublenden. Ins Jahr 1997. Es gab Helmut Kohl war Bundeskanzler. Ja, muss man sich überlegen. Es gab kein Internet. Es gab das Internet, aber es hatten nur die absoluten super, super Nerds. Es gab auch noch keine Handys. Und wir haben uns hier getroffen und es gab in Berlin eigentlich eine Improvisationstheatergruppe, das war Theatersport Berlin. Ich persönlich bin gleichzeitig zu den Gorillas und zu Theatersport gekommen, wie einige andere auch. Und dieser Impuls, dass einige neue zu Theatersport kamen, hat Harry Hawaii, also known as Norbert Riechmann, hat er gesagt, Leute, warum nicht die Gorillas wiederbeleben? Es gab Gorilla-Theater schon vorher einmal, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, mit Beate Fischer, die jetzt noch bei Theatersport ist, mit Harry Hawaii, mit Christian Schramm, der nicht mehr bei Theatersport ist, und ich glaube, Felix Tyson war damals noch dabei, ein Kollege, der heute Caveman spielt. Die vier, ich hoffe, ich sage das so richtig, wenn es jemand hört, entschuldige ich mich, falls es nicht stimmt. Wir haben ja eine Kommentarfunktion, man darf da gerne drunter schreiben. Der Christoph Jungmann hat aber Quatsch erzählt. Ja. Und die vier haben gleichzeitig zu Theatersport, das es dann damals schon gab, schon mal Gorilla gemacht. Damals noch irgendwo, glaube ich, in der Hasenheide. Und dann haben sie das aber aus Gründen, die ich wirklich nicht weiß, nur eine Weile gemacht. Dann haben sie es wieder aufgehört. Und Harry Hawaii hat dann bestimmte Leute gefragt, habt ihr Lust, Gorillas wieder zu beleben? Und dann kam ganz neu zur Gruppe Robert, Thomas, Michael und ich, wir vier sind gerade aufgenommen worden bei Theatersport und wir vier sind auch gefragt worden. Und dann gab es diese Sammlung dann von neuen Menschen, die sich gesagt haben, ja, jetzt machen wir mal neben Theatersport noch ein bisschen Gorilla-Theater, diese Keith Johnston-Form. Und dann gab es dieses wirklich unglaublich gute Zusammentreffen, dass der Harald hier vom Ratibor-Theater, auch das kann man sich heute kaum noch vorstellen, Kreuzberg war in den 90er Jahren natürlich völlig abgemeldet hinter den neuen Herausforderungen, die Prenzlauer Berg und Mitte und Friedrichshain und so weiter boten, und Kreuzberg war abgeschrieben, kein Mensch wollte nach Kreuzberg. Und wir haben uns aber gesagt, nein, wir sind alte Kreuzberg, nicht alle, aber wir. Nein, es war ein bisschen Zufall, dass wir hier zusammengekommen sind. Und Haralds, das Ratibor-Theater lief auch jetzt nicht so großartig, sodass also Harry Hawaii anfragte bei Harald und der sagte, jo, lass es uns halt probieren, so in seiner bekannten Understatement-Art. Dann haben wir das probiert und es hat von Anfang an eigentlich ziemlich gut geklappt. Und wir haben hier Dienstag sag ich schon, Freitag und Samstag gespielt. Und es ging so leidlich los und es war aber, wenn du sagst, hätte ich mir das vorstellen können mit 20 Jahren, muss ich darauf antworten, nein. Weil man, auch wenn man 20 Jahre jünger ist, sich erstmal, naja, machen wir es jetzt halt mal so. Ja. Und viele von uns hatten natürlich damals auch noch andere Sachen nebenbei. Niemand hat nur von Impro gelebt, ja, und nur Impro gemacht. Und dann haben wir das angefangen und dann kam es so nach und nach. Es lief halt immer besser, Freitag, Samstag. Ja, manchmal ist auch ausgefallen. So saßen wir da oben am Fenster und haben, ah, guck mal, die kommen auch noch zu uns. Und haben wir gesehen, nein, die gehen weiter in den Durchgang, gehen nur zur Sprachschule. Ja, ah, Mist, wieder nicht. So. Und dann sind doch schon einige Freitage und Samstage sind einfach auch ausgefallen. Da waren dann unter 15 Leuten da, gerade im Sommer, als es dann heiß war und so. Und dann kam als nächste Stufe das Schlot dazu, dass wir da so kleine Gastauftritte hatten und dann der John vom Schlot gesagt hat, na, dann spielt er auch noch hier im Schlot. So, und dann haben wir da den festen Dienstag angefangen. Und dann war es für einige dann aber schon so. Wir hatten Montag Theatersport. Wir waren ja alle auch Mitglieder bei Theatersport. Alle neun. Ja. Alle neun, die wir es gegründet haben, waren auch Mitglieder bei Theatersport. Einige haben dann schon immer mehr gespielt und dann kamen so die ersten, sind wir ein bisschen auf Reisen gegangen und so. Aber es war immer noch so ein bisschen mehr Spielbein. Und ich versuche das mal so ein bisschen so das Bild zu vermitteln, dass aus dem Spielbein ein Standbein wurde und dann beide Standbeine. Also es ist ja schon bei vielen der Schwerpunkt geworden. Ja. Die Gorillas und Impro. Ne? Und das weiß man ja vorher nicht, aber es ist so langsam, immer Step by Step ist es gekommen. Aber es gab keine große Vision zu sagen, wir machen jetzt hier Berlin zur größten Impro-Szene der Hemisphäre. Nee, und wir waren ja damals, wir hatten dann wirklich halt lange Zeit auch dieses Alleinstellungsmerkmal Theatersport und die Gorillas. Hm. Und das hat sich ja nun total geändert. Ja? Aber ich würde mal sagen, so gefühlt die ersten 3-4 Jahre war das so. Da gab es nichts anderes, gab es auch keinen Bühnenrausch und es gab nichts. Was ist sonst noch? Ich weiß nicht, wer dann kam. Ja, es muss The Vam wahrscheinlich. Ja, 2002 habe ich noch Improsant gesehen. Ja, Improsant, richtig. Und das war eine der ersten Workshop-Ausgründungen von einem Theaterworkshop von euch. Ja. Also das muss so die erste Nachfolgegruppe gewesen sein, glaube ich. Ja. Und dann The Vam, The Mix und Aber wie gesagt, Historie ist. Ja. Ja. Und wenn du jetzt zurückguckst, würdest du sagen, das haben wir richtig. Was habt ihr richtig und was habt ihr falsch gemacht? Ah, super Frage. Ich weiß, danke. Kann ich aber nicht beantworten. Sehr gut. ich glaube, wir haben richtig gemacht, dass wir aufeinander vertraut haben, so wie wir sind. Und ich meine, was wir natürlich immer wieder hören, je älter wir werden und mit immer größerer Bewunderung, das ist ja unglaublich, dass ihr in dieser Besetzung so zusammengeblieben seid. Das ist ja auch wirklich unglaublich. Also wenn man sich das vorstellt, wir waren zuerst 9, dann kamen sehr, sehr schnell 3 dazu, nämlich Barbara, Billa und Rudi, die aber gefühlt mit uns das gegründet haben. Also die waren zwar das erste oder die ersten 1,5 Jahre nicht dabei, trotzdem fühlen wir uns im Grunde genommen als 12, die es gegründet haben, auch wenn es so nicht stimmt. Aber dann waren wir nach 1,5 Jahren, irgendwie Anfang 99 waren wir zu 12. Und dann haben wir halt irgendwann noch 3 aufgenommen, sodass wir jetzt 15 sind. Und es hat niemand diese Gruppe verlassen. Und das ist wirklich ein Glücksfall. Da beneiden uns viele drum. Ja. Auch berechtigterweise, dass es halt menschlich auch so gestimmt hat, dass es natürlich Konflikte gibt in der Gruppe. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Und natürlich gibt es Konstellationen, wo man sagt, mit die beiden sind enger miteinander und so. Aber trotzdem, ich sage immer, das absolut Wichtigste ist, wir haben Grundvertrauen untereinander und wir haben jeder akzeptiert, also es gibt niemanden, der von irgendjemandem nicht akzeptiert wird, sonst würde das, glaube ich, nicht gehen. Jeder sagt zu jedem Ja. Ja? Und das ist wunderbar. Das ist ein total großes Geschenk und dessen sind wir uns auch bewusst und damit gehen wir, glaube ich, auch sehr pfleglich um. Ja. Und das haben wir mit Sicherheit richtig gemacht, über unsere eigene Arbeit zu sprechen, was ist jetzt künstlerisch und so, das sollen wirklich andere machen, würde ich sagen. Das ist ja mal komisch, das dann selber zu sagen. Was haben wir nicht richtig gemacht? Alles richtig gemacht. Nee, das ist ja auch vermessen zu sagen. Ich sag's mal von mir, ich will über die anderen nicht sprechen. Ich habe alles richtig gemacht. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich aber was finden, was ich nicht richtig gehört habe. Du kannst ja noch drüber nachdenken, wir können ja erstmal über das Programm reden. Aber es gibt ja manchmal so Experimente, wo man denkt, oh, da haben wir gedacht, das funktioniert total gut. Natürlich haben wir das, ja. Haben wir da festgestellt. Ich weiß, was heißt nicht richtig gemacht. Ich sag dir was. Soll ich dir sagen, was die größte Enttäuschung war? Ja. Das kann ich dir sagen. Ich habe dieses Musikprojekt gemacht mit Barbara und Felix. Ja, dieses, was wir eher zuerst Biggie und Gerd und dann Zweiter Frühling genannt haben. Das haben wir ganz viel richtig gemacht. Aber es war deswegen die größte Enttäuschung, weil letztendlich wollten es die Leute nicht sehen. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, wie wenig da gekommen sind. Wir haben damals, als da sind wir ins Mehringhof-Theater gegangen und wir haben im Tipp im City in der Berliner Zeitung im Tagesspiegel ein Bild gehabt. Wir haben überall ein Bild gehabt, wir haben überall eine Ankündigung gehabt. Alle haben es irgendwie tatsächlich erwähnt. Und wir hatten in den 3 Vorstellungen, die wir da hatten, Donnerstag, Freitag, Samstag, ich glaube, wir hatten einen Schnitt von 35 Zahlenden. Das war für mich unfassbar. Und das hat mir gezeigt, und das sage ich überhaupt nicht kokett, das hat mir gezeigt, dass es letztendlich mein Name oder so, weißt du, oder die Gorillas machen das jetzt. Die Leute hat es nicht interessiert. Und das war immer wieder die Erfahrung in den 20 Jahren, dass wenn man zu viel Musik scheinbar ins Programm schreibt, die Leute das nicht richtig wollen. Die wollen eine Mischung oder die sagen sich, na, vielleicht singen sie doch nicht so gut oder so. Ja. Das haben wir auch immer wieder, wenn wir Musicals gemacht haben oder wenn wir Musikshows. Immer, außer Improvision ist das Einzige, was funktioniert hat beim Festival. Aber sonst diese Musik fixierten oder diese Musik fokussierten, wollte ich sagen, Shows, die sind nie richtig gelaufen. Das war für uns eine dermaßen Enttäuschung. Weil das war das Anstrengendste, was ich in meinem Leben, in meinem künstlerischen Leben gemacht habe. Diese Musikshows, die waren so toll. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und ich war dermaßen platt danach. Aber ich habe teilweise 12, 15 Songs hintereinander improvisiert und dazwischen noch Szenen gespielt und immer zu zweit, also Felix am Klavier, aber Barbara und ich, oh, du musstest singen und du musstest Szenen spielen und so. Also mich kann nichts mehr, da jetzt erst recht nichts mehr schocken, was Impro angeht, weil es war wahnsinnig anstrengend. Immer dieser Wechsel zwischen Singen und eine Geschichte weitertreiben und so. Und das war für mich die größte Enttäuschung. Aber nicht künstlerisch, sondern wirklich von der Rezeption. Deswegen spielen wir es auch nicht mehr. Weil wir wissen, wenn wir das hier ins Programm setzen und du denkst, ja, die Gorillas und so, kommen doch sonst 150 Leute. Ich weiß, wenn wir das ins Programm setzen, kommen wieder nur 20 oder 30. Das ist ein bisschen eine Enttäuschung, dass das nicht funktioniert hat. Weil das hat echt super, super Spaß gemacht und war eine große Herausforderung. So, jetzt habe ich was gefunden, was wir vielleicht verkehrt, ich weiß nicht, weil das Konzept war vielleicht verkehrt oder so, weiß ich nicht. Also dieses zu sehr die Leute mit Musik, kannst du nicht locken. So. Interessant, ja, weil in London ist ja genau das Gegenteil mit den Showstoppers, die da über mehrere Wochen da das Soho-Theater voll machen und irgendwie dann Preise gewinnen dafür. Also, und ich glaube, es war wirklich nicht schlecht, das muss ich mal sagen. Also wir haben da tolle Songs gesungen und so. Klar, das Konzept war insofern ein bisschen verbesserungswürdig vielleicht, dass wir zu viel gesungen haben. Aber das war halt auch die Idee dahinter. Ja, ja. Wir wollen mal einen Abend machen, wo es insgesamt vielleicht tatsächlich 15, 16, 17 Songs gibt. Natürlich nicht, singt man nicht jeden allein, man singt auch vielleicht zu zweit, man hat auch mal Pause, aber trotzdem. Und das war eine Enttäuschung. So, jetzt haben wir das auch. Danke. Ja. Gucken wir mal ins Programm. Ja. Warum 21 Shows zum 20. Geburtstag? Keine Ahnung. Gut. Warte mal, ich zähle es nochmal. Vielleicht sind es auch 22. Ist es uns ja, irgendwie... es waren auf jeden Fall nicht 20. Ja. Ich habe es ja auch gezählt. Ja, aber vorne steht. Vorne 20 steht wäre ja dann auch so, dass du jedes Jahr eine neue Show hättest, was ja vielleicht auch gar nicht der Fall ist. Ja, so. Ach so, ja, so war es sowieso nicht, dass wir jedes Jahr eine neue. Hier steht 20 Jahre, 20 Shows. Es stimmt hinten und vorne nicht. Du hast ja total recht. Es sind irgendwie 21, das sind nicht alles Shows, das sind ja auch andere Veranstaltungen. Ja? Ich glaube, wenn man es irgendwie ein bisschen hinbiegt, dann sind es tatsächlich vielleicht Shows. Guck mal, Taramtamtam, da, was da unten steht, das ist ja nur eine, das ist ja eine Party. Ja. Aber wir wollen uns jetzt hier an so Kleinigkeiten aufhalten, oder? Ob es jetzt 20 oder 19 sind oder 21. Wir sind ja nur die Presse und versuchen, die Dinge herauszufinden. Ja, dann überlegt euch doch mal einen Grund, warum es jetzt 19 oder 21 sind. Ich weiß es auch nicht. Wir haben halt das gemacht, wir haben gesagt, wir wollen ungefähr 20 und wir wollen es opulent machen. Ich bin ja immer viel für opulent und für groß. Ja. Und mal gucken, ob wir das füllen. Aber wir hatten halt Lust, echt breit uns aufzustellen und zu sagen, wir wollen möglichst viel von dem, was wir gemacht haben und was wir gerade machen, in diesem Programm berücksichtigen. So, das war die Idee dahinter. Deswegen gibt es sowas wie Gurke Banane, die Originalversion. Richtig. Das heißt Originalversion mit dem Original Gorilla von, ja, richtig, von 1997? Natürlich, mit dem Gorilla-Kostüm und mit den Triefenbachs. Das war alles sehr, sehr viel fetter, würde ich sagen. Okay. Man verschlankt ja im Laufe der Zeit und das war irgendwie fetter, mit einer fetteren Rahmenhandlung. Also wir haben damals, man denkt ja dann immer, oh, die Rahmenhandlung ist ganz besonders wichtig. Und deswegen, es war mit, glaube ich, mit Enkel und Opa. Ich muss mich richtig konzentrieren. Ich muss mich einarbeiten, ja. Und mit dem Gorilla, der kam. Okay, so. Gut. Das heißt also, 21. Freitag, da muss man herkommen, nee, 22. am Samstag, ja. Den Original. Ja. Das ist sozusagen die Historienshow. Das ja. Ist und es gibt aber im Netz jetzt den Gorilla auch mal unterwegs. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe das gesehen. Ja. Ganz, ganz toll gemacht. Ja, ist ganz schön, oder? Habe ich noch nicht gesehen. So beim Friseur und so. Also das ist großartig. Wir könnten, weißt du, was mir gerade einfällt? Wir könnten aufrufen zu sagen, wer ist wohl im Gorilla-Kostüm? Ja, das ist ein bisschen selbstreferenziell. Ne? Nee, das ist zu eitel. Nein, ich war es nicht. Ist zu eitel. Nein, ich sag's, Billa war's. Das hat sie toll gemacht. Ne? Ja, super. Ich find's auch total klasse. Total klasse. Richtig, richtig, richtig schön. Wir verlinken das hier unter dem. Ja. Lass uns mal daran denken. Genau. Und lange Tag der Impro-Schule, da zeigt ihr euren eigenen Nachwuchs sozusagen. Bietet ihr die den Raum? Oder warum steht das hier im großen... Hast du es dir noch nicht durchgelesen, Thomas? Doch, natürlich. Ich versuche dich ja gerade auf die Dinge, die mir aufgefallen sind. Weil zum Beispiel Gorillas Meets Shakespeare, das ist klar. Wird großartig werden. Ja, denke mal. Das soll man ja vorher nie sagen. Wir hoffen, dass es gut wird. Shakespeare's kommen, das zeugt davon Qualität. Gesagt. Ja. du meinst, dann ist der Abend gerettet. Ja. Also ich war jetzt irgendwie dreimal in Hamburg und jedes Mal sind mir Gorillas-Plakate in Hamburg ins Auge gesprungen. Sehr gut, so soll es sein. Ja. Ich komme zurück auf deine Frage, lange Tag der Impro-Schule, was hast du gesagt? Nein, ich sag, was dahinter steckt. Ja, genau. Das ist die Idee und das funktioniert total gut, der ist nämlich schon ausverkauft. Ich glaube, die einzige Veranstaltung, die ausverkauft ist, diese. Da wollen wir nicht drüber reden. soll ich es nicht sagen? Doch, doch. Bitte. Nein, es ist so, dass wir sagen, das ist doch mal schön, wenn man bei uns schon mal bei Kolleginnen und Kollegen schon Unterricht genommen hat und man will jetzt aber mal andere kennenlernen, kann man an diesem Tag in die Etage kommen und kann sagen, zu dem gehe ich eine 75 Minuten und zu dem, und die kenne ich nämlich noch nicht. Es ist sozusagen von 13 bis 21 Uhr und dann gibt es immer Panels begleitend. Zum Beispiel Impro und pädagogisches Konzept. Oder es kommt Andreas Müller. Es gibt ja in der Impro-Szene zwei Andreas Müller. Andreas Müller und sagt was, wie gründe ich eine eigene Impro-Gruppe? Wie mache ich das eigentlich? Das sind, glaube ich, dann ja gerade die potenziellen da, die sagen, och, das macht ja so Spaß, ich will selber mal eine gründen. Und das ist, er wird einfach darüber ein bisschen erzählen. Und Lee wird ein bisschen was über das internationale Impro erzählen. Und Obern wird ein bisschen was erzählen über Impro im Alltag. Wie setze ich Impro im Alltag ein und so. Das gibt es so ein bisschen begleitend, da kann man so ein bisschen reden, da kann man zwischendurch Kaffee trinken und kann ein bisschen Kuchen essen. Und dann kann man wieder dahin gehen zu dem Lehrer und abends gibt es eine Open Stage. Das ist die Idee von dem Tag. Schön. Hm? Du darfst auch mal Fragen stellen, Marco. Ich darf Fragen stellen. Ja, du darfst Fragen stellen. So frage ich mal noch weiter. Das sind natürlich halt hier so ein paar Klassiker, die von den Festivals da sind. Barbaras Bar. Ja. Barbaras Bar, ja. Der Fassbinder war halt nur bei einem Festival mal. Ja. Das ist eine tolle Show. Also das hat bei mir wahnsinnig viel Nachklang erzeugt. Schön. Weibershow. Mhm. Genau. Was hat's denn mit, was ist denn neu der Gast? Das ist ein Format, was wir bei diesem Festival, was wir neuerdings neu nennen, dieses, was früher Theater improvisiert hieß, hat jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal neu, das heißt jetzt neu 3 und heißt jetzt beim nächsten Mal neu 4. Und da gab es ein Format, wo die Libra Mona auf der Bühne war und einen Tisch gedeckt hat. Und es kam ein Kollege, von dem sie tatsächlich nicht wusste, wer es sein wird. Also sie wusste halt nicht nur den Charakter nicht, sondern sie wusste auch den Spieler nicht. Und das war letztendlich der Thorsten Giese von der Theaterturbine aus Leipzig. Das habe ich gesehen, das war sehr, sehr toll. Weil sie hat sich, glaube ich, am Anfang nur geben lassen, warum kommt der? Ja, das war's. Sie hat sich geben lassen, wo sie noch nicht mal wusste, wer es ist. Sie wusste nur, es ist ein Mann. Warum kommt der? Und dann hat jemand gesagt, einen schönen Vorschlag gemacht, ihr seid alte Schulfreunde und seht euch da zum ersten Mal wieder. Was sehr schön konkret war, aber eben nicht der verflossene Liebhaber, sondern eher so, ist alles offen gewesen. Aber sie kannten sich, das war klar. Und dann hat sie halt aufgemacht, war richtig mit Essen, also sie hat richtig auch gekocht. Es war richtig was Wirkliches zu essen auf der Bühne. Und ja, und dann kam er rein und dann haben sie eine Dreiviertelstunde gespielt. Es war sehr toll. Ich glaube, er hat gerade noch eine Eigenschaft gekriegt oder so. Oder eine Macke vom Publikum noch ausstaffiert bekommen. Und dann haben sie eine Dreiviertelstunde gespielt und das Format machen wir einfach nochmal. Okay. Ja. Schön. Aber also, diesmal mit einem anderen geheimen Gast. Ja, natürlich. Ah, ja. Also ich dachte, Thorsten Giese kommt wieder als geheimer Gast. Als alter Schulfreund. Aber es wird wieder Ramona spielen. Ja. Ja, Ramona wird das wieder spielen und ich selber weiß es nicht, wer kommt, ehrlich gesagt, weil Billa organisiert es. Okay, sehr spannend. Das heißt also, da ist noch mehr Überraschung. Da ist für alle Überraschung. Vielleicht lasse ich es mir auch gar nicht richtig sagen, sondern gehe selber hin und gucke. Ich wusste das letzte Mal auch nicht, wer kommt. Ich habe mich auch überraschen lassen. Als ich dann Thorsten draußen gesehen habe, dachte ich, jetzt weiß ich es, aber man muss dann wirklich um 20.30 Uhr kommen. Muss ich mir in so einer Kiste reinschieben. Ja. Ja. So, Gorillas Goes Film, um mal so einfach wegzuhüpfen, ja, im Movimento, da werden Filme tatsächlich gezeigt, improvisierte, ja, vermutlich. So ist es. Ja, das war ja ein großes Projekt von uns, das Show, das Stereo Show, der Go, unser internationales Projekt, was von der EU gefördert wurde und was für mich in den 20 Jahren, ich habe jetzt gesagt, dieses Musikding war die größte künstlerische Herausforderung auf der Bühne oder das Anstrengendste, aber das Anstrengendste an oder das Herausforderndste an Projekten und das Zehrendste und auch das mit den meisten Reibungen war dieses Projekt. Das ging ja über 2 Jahre mit Vorbereitung, über 3 Jahre und wir sind an viele Mauern gerannt, so, und ich auch, und haben viel übers Scheitern erfahren und über das, was geht und was nicht geht. Es ist ein Film entstanden und das ist für mich dann Enttäuschung oder was haben wir falsch gemacht? Da kommen wir wieder zurück. Das wäre für mich neben dem zweiten Frühling, wo die Leute nicht kamen, zweite große Enttäuschung, dass das nicht angenommen wurde von unserem Publikum. Ich habe immer gesagt, oh Leute, also wir haben Festival und wenn wir den Film zeigen, na klar, da kommen so und so viele 100 Leute. Denkst du, das kam überhaupt nicht. Wir haben mit Mühe und Not die Premiere ausverkauft gekriegt. Und als wir ihn dann noch zweimal gezeigt haben, kamen kaum Leute. Also den haben sich die Leute nicht angeguckt und ich weiß nicht richtig. Es kann nicht daran liegen, an der Qualität, die ich jetzt gar nicht beurteilen will, aber die Leute wussten ja gar nicht, wie er ist. Da war keine Neugier da. Kann ich auch nicht richtig erklären, woran das lag, dass die Leute nicht dass die Leute so wenig neugierig waren darauf. Es ist ein Experiment, was teilweise gelungen und teilweise nicht gelungen ist, wie ich finde. Und aber da muss ich wieder erneut sagen, für uns, die wir das jetzt eine Weile machen, ist doch auch immer wieder, wir haben es uns doch immer wieder auf die Fahnen geschrieben, dass wir sagen, wir wollen gucken, wo scheitern wir, wie weit kann man gehen und was riskieren wir und so. Und da haben wir eine Menge riskiert und eine Menge reingesteckt und sind auch teilweise gescheitert an bestimmten Sachen. Und einiges hat funktioniert und einiges ist aber auch toll gewesen. Und ich finde, es ist interessant, sich das anzugucken. Und es gibt über diesen Film auch über das ganze Projekt eine Dokumentation von dem französischen Kollegen Romain Gerlach, das war auch im Projekt drin, in diesen Projektgeldern, dass es eine Dokumentation darüber gibt. Diesen Dokumentationsfilm zeigen wir auch. Dann zeigen wir, wie ich finde, eine ganz tolle Dokumentation von Stefan Hillebrand, ein Kollege, der aus Mannheim auch von Drama Light ist und der nicht nur ein toller Impro-Spieler ist, sondern halt auch ein Impro-Filmer, der also mit Sicherheit der erfahrenste und auch erfolgreichste in Deutschland, der schon sehr, sehr früh Impro-Filme gemacht hat, der eine Dokumentation über die Theatersport-Weltmeisterschaft gemacht hat, die ich das Glück hatte zu organisieren im Jahr 2006 zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und da hat er eine Dokumentation gemacht und die ist sehr toll. Die gucke ich mir immer wieder gerne an, weil das für mich natürlich auch in meinem Impro-Leben ein Highlight war. Hallo, ach, noch ein Post. Nein, ist gar nicht der Postbote, ist Rudi. Hallo. Was? Ja, okay. Und die Dokumentation ist auch sehr toll von Stefan. Und dann gibt es von Impro-Schülern Kurz-Impro-Filme, also von Impro-Schülern von uns. Und es gibt als letztes ein Projekt von uns, was der Björn Harras initiiert hat, wo wir namens White Space, wo wir in einem leeren Raum improvisiert haben und das abgefilmt wurde. Und da gibt es zum ersten Mal Arbeitsergebnisse davon zu sehen. Ich selber habe es auch noch nicht gesehen und das wird jetzt auch nochmal bearbeitet. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und diese verschiedenen Sachen gibt es im Zeitraum von 13 bis 19 Uhr, alle Movimento. Also ein kleines Mini-Festival eigentlich fast. Ja, alles, was es sozusagen, wir haben uns gesagt, also was es von uns sozusagen filmmäßig gibt. Und dann haben wir auch, wusste ich von diesen Impro-Kurzfilmen, von unseren Impro-Schülern und die haben sich auch gefreut, dass wir sie da eingeladen haben dazu. Ja, es ist eine glaube ich, sehr, sehr bunte Mischung, weil es wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ansätze sind. So. Ne? Ja, gibt es noch irgendwas aus dem 20-Jahre-Programm, wo du sagst, das muss man unbedingt nicht verpasst haben? Ah ja, für also natürlich, was niemand auf keinen Fall wirklich niemals verpassen dürfte, ist unsere Party, auf die ich hier bitte aufmerksam machen möchte. Ram-tam-tam. Richtig. Die ist am Samstag, den 6. Mai um 22 Uhr im Berlo Brewhaus. Wir sind so stolz, an so einem hippen Berliner Ort feiern zu können. Ihr beiden alten Säcke wisst wahrscheinlich gar nicht, was das ist, oder? Ein Brauhaus? Craftbeer. Craftbeer, ja, richtig. Im Kleistpark. Wir werden ständig unterschätzt. Na, du hast jetzt ein Brauhaus. Na, Brauhaus, das ist einfach nur übersetzt, aber du kennst es nicht. Du warst noch nie da, sehe ich dir an. Ich bin nicht so der Craftbeer-Trinker, aber warum? Weil das wirklich eine tolle Location ist. Die ist im Gleisdreieck-Gelände und die haben wir angemietet für diesen Abend. Wir feiern erst bis 22 Uhr sozusagen intern mit unseren ganz engsten Kollegen, Freunden, Familien Und dann ab 22 Uhr gibt es eine öffentliche Party, zu der man, glaube ich, 5 € bezahlen muss, um dabei zu sein. Weil es kostet schon ein bisschen was, muss ich ganz ehrlich zugeben. Steht hier nicht, aber wenn du das sagst. Das steht hier, die Preise stehen nicht richtig drin, aber ich meine 5 €, ich bitte euch. Party früher ist man gut. Oder? Wenn man da, weißt du, 5 € kriegst du wahrscheinlich einen Stempel wie früher oder so, wissen wir noch nicht. Aber das ist also die Party, Leute, da müsst ihr dabei sein, das wird krachen und ich hoffe es doch. Wird es nicht verpasst. Bitte, bitte nicht. Also das wäre toll, wenn das richtig knallt und wenn, ich träume ja davon, weißt du, dass man so Chaos veranstaltet, weil 1000 Leute da sind und die kommen nicht mehr rein. Seien wir doch mal ehrlich, da sind wir. Das sind die alten Kreuzberger Dinge, die da noch hochkommen. Also Abriss. Muss dann die Straße abgesperrt werden. Was ja, wie dieser. Also, habt ihr das mitgekriegt? Letztes Jahr gab es doch diesen veganen Imbiss, habt ihr das mitgekriegt? Ja. 5000 Leute? Das ist doch cool, oder? Von sowas träume ich, aber da bin ich ein bisschen alter, raus aus dem Alter. Ja. Ja, warte mal, was könnte ich noch? Ja, ich will noch was sagen. Und zwar Impro in der Therapie geht's noch. Ist eine Veranstaltung von Regina und von Barbara, von den beiden Guerilleras. Wir sind ja, haben ja auch immer versucht, ein bisschen noch in eine andere Richtung zu gehen. Ne? Das richtet sich tatsächlich an ein Fachpublikum. Und da wird es darum gehen, wie der Titel schon sagt, was kann Impro in der Therapie? Was sind Möglichkeiten, was sind Grenzen? Was gibt es aber auch schon an Initiativen, an Projekten? Und das finde ich ganz dolle wichtig, dass das auch gibt und dass das auch unser Spektrum ausmacht. Und da ist natürlich jeder eingeladen zu kommen, aber es richtet sich vor allen Dingen auch an diese Menschen, die damit schon arbeiten und die sich auf einem gewissen Niveau auch schon austauschen wollen, also die da eine Erfahrung haben. So, es geht jetzt nicht darum zu fragen, ja, was ist denn das eigentlich, sondern es wird richtig Vorträge geben und so. Also ein kleines Symposium, was, glaube ich, sehr, sehr anregend und interessant werden wird. Und doch noch eins, auf das ich hinweisen will, nämlich Impro vor Ort in der Flüchtlingskirche. Wir haben ja letztes Jahr das Festival gemacht, Impro Without Borders. Und da sind Kontakte entstanden zu bestimmten Hilfsorganisationen, unter anderem zur Flüchtlingskirche und auch zu Asyl in der Kirche. Und da spielen wir am Dienstag in der Flüchtlingskirche in der Wassertorstraße, an der Prinzenstraße, spielen wir eine Veranstaltung und die ist so in der Tradition erstens, was das Inhaltliche angeht, aber auch was unser Prinzip angeht, dass wir nicht nur im Theater, sondern auch in anderen Räumen improvisieren. Ja. Und darf ich noch auf was hinweisen? Aber klar. Aber das ist jetzt das Letzte. Okay. Nein, das bitte. Was nichts damit zu tun hat. Ja. Wir machen eine Benefizveranstaltung für Asyl in der Kirche am Sonntag, den 26. März. Da habe ich ein paar Kollegen eingeladen, teilzunehmen und es kommen Arnulf Rating, der Kabarettist, und es kommt Dan Richter, der ja auch bekannt sein dürfte. Die Berlin Groove Connection ist die Band von Rudi und es kommen Randy Dixon und Lee White als Spieler, sozusagen den internationalen Part, und die Gorillas und wir fünf spielen dort und in der Heiligkreuzkirche am Blücherplatz und wir hoffen, dass viele Menschen kommen, sich das angucken und dann auch ein bisschen was spenden für Asyl in der Kirche, wie man sich vorstellen kann. Diese Organisationen brauchen immer Geld und die sind an uns rangetreten aus dieser Erfahrung letztes Jahr, dass wir gut zusammengearbeitet haben und dann haben wir gesagt, ja, machen wir gerne. 26. März. Ja, da Sonntag. Weisen wir auch gerne nochmal drauf hin. Mhm. Super, sehr schön. Willst du noch was sagen zum Programm? Nein? Nee, jetzt nicht. Also genau. Ich meine, wenn du noch eine Frage hast. Aber ich habe noch ein anderes Thema, aber ja? Spannend. Auf jeden Fall ein großes, spannendes Programm von Eintritt frei bis normale Show an allen Tagen und Orten. Und wird man auch alle Gorillas sehen über die 20 Shows? Ja, ja, und gut, dass du sagst, denn am 5. Mai stehen, sondern definitiv zum ersten Mal alle 15 Gorillas auf der Bühne plus 6 Gäste, das ist schon wieder 21. Komische Zahl, ne? Ja, ihr wollt ja aber über die 20 Ach, hinaus. Über die Gäste haben wir noch gar nicht geredet. Wer alles kommt, das wolltest du gerade fragen? Das wollte ich gerade fragen, okay. Natürlich. Nee, ja, da sind die Gäste auch da und da sind wir tatsächlich alle auf einmal zu sehen. Sogar Regina spielt wieder, die ja in Anführungszeichen nur noch unterrichtet. Die hat ja vor 3-4 Jahren aufgehört zu spielen, aber sie ist nach wie vor Gorilla-Mitglied, aber spielt an dem Abend auch wieder. Ah, okay, also im Ratibor am 5. Ja. Mai kann man hier einmal den Rundumschlag Gorillas genießen. Unter die Show. Und jetzt sagst du mir noch die Gäste. Die Gäste. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich niemanden vergesse, aber ich weiß es ja. Also es kommen Lee und Jacob, die ich schon erwähnt habe. Es kommt Kirsten Sprick von Hidden Shakespeare. Hidden Shakespeare kommt vorher nochmal als Gruppe, aber Kirsten kommt da. Dann kommt Katie Freudenschuss auch von Hidden Shakespeare, die aber auch ja Solo-Kabarett-Programme macht. Es kommt Mathieu Loos aus Frankreich und es kommt Bettina Weyer aus der Schweiz. Mit dem ET haben wir ja auch viel zu tun gehabt und da kommt die Bettina und jetzt muss ich überlegen, ob ich jemanden vergessen habe. Nee, ich glaube nicht. Mignon. Ah, Mignon kommt noch. Stimmt. Lese ich hier gerade. Mignon auch von Hidden. Sehr Hidden-lastig, aber das ist halt natürlich auch die Gruppe, mit der wir am engsten zusammengearbeitet haben, ne, in den letzten, hier in Deutschland, in den letzten Jahren. Und deswegen, weil wir ja, wie du gesagt hast, Makro, wir spielen ja regelmäßig in, deswegen sieht man auch unsere Plakate. Wir spielen jetzt, glaube ich, seit 7 oder 8 Jahren regelmäßig mit Hidden im Politbüro in Hamburg, immer 4-5 Mal im Jahr. Und deswegen ist da eine ganz besondere, innige Beziehung entstanden. So. Deswegen macht man das ja zu seinem Geburtstag, lädt man seine Freunde ein. So ist es. Genau. Ja. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir das Geburtstagsthema abschließen, dann hätte ich noch ein Thema und dann, glaube ich, machen wir auch langsam Deckel drauf, oder? Mhm. Ja? Was, wenn wir in 20 Jahren in die Zukunft schauen, 40 Jahre Gorilla-Theater, gibt es was, was du gern noch hättest? Außer permanent ausverkaufte Musikshows? Nein, das ist alles, was ich will. Gut. wünscht ihr euch was für die nächsten Jahre? Gibt es was, wo ihr sagt, das würden wir gern noch mehr haben, umsetzen, durchsetzen? Das ist, glaube ich, ein bisschen profan jetzt. Ich habe keine besonders originelle Idee. Aber man soll ja auch nicht originell sein im Impro, ne? Ja. Also ich glaube, die richtige Balance zu finden zwischen Beständigkeit, also Bewahren dessen, was da ist, und immer wieder offen sein für Neues. Und irgendwann wird es sicherlich anstehen, dass wir sagen, wann ist der nächste Verjüngungsschritt sozusagen. Wir haben da auch immer ein bisschen anderen Fokus drauf, wir 15 Gorillas. Und es gibt die einen, die sagen, ja, viel öffnen, die anderen, die sagen, nicht so viel öffnen. Und ich will gar nicht bewerten, was ist besser oder schlechter. Aber ich denke, diese Balance zu halten, das wird die Herausforderung sein. Und offen zu bleiben für Neues. Und ich verrate noch ein kleines Geheimnis. Ein Kollege, ich werde aber ums Verrecken nicht sagen, wer. Ein Kollege hat mal gesagt, und wir sind ja einige von uns schon weit über 50 oder über 50 gerade. Aber ein Kollege hat, als er angefangen hat, gesagt, mit 50 höre ich auch zu improvisieren. Dieser Kollege ist jetzt auch schon etwas über 50 und es hat nichts sollen sein, was ich hier sehr begrüße, dass niemand aufgehört hat. Aber es ist das, weil du gesagt hast, was haben wir vor 20 Jahren gedacht? Wir haben gedacht, ah, naja, ob ich jetzt mit 55 noch die Kleintierspiele da auf der Bühne oder improvisiere und das noch mache und das. Ich glaube, man muss gucken, dass es alles eine Würde behält, was man macht. Ja, und dass man sich die Frische behält, aber auch sich bewusst wird, naja, man improvisiert mit 54 anders als mit 34. Hoffentlich. Ja, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Ja, ich glaube, für viele Zuschauer, auch gerade für viele Jüngere, ist dieses Ding, wow, ey, die sind ja nicht mehr die Jüngsten, aber irgendwie ist es doch ziemlich cool, was die machen. Das ist natürlich auch ein großes Kompliment, dass wir so viele auch begeisterte jüngere Leute haben, ja, sowieso, alle Altersschichten, wichtig auch, wenn man Impro macht, hat man echt ein gemischtes Publikum, aber bei uns ist das immer sehr schön, dieses Staunen darüber, boah, naja, also, jetzt sind sie nicht mehr ganz so knackig und jung, aber irgendwie ist es noch cool. Und wenn das weiterhin so wäre, weißt du, wenn man jetzt sagt man sich, Gott, in 10 Jahren sind viele von uns Mitte 60, machen wir es da immer noch? Ich weiß es nicht. Man muss, glaube ich, irgendwie die richtigen Momente finden, zu sagen, jetzt treten wir vielleicht mal wieder einen Schritt zurück und jetzt sollen mal andere oder, aber diese Mischung und dass wir uns, für mich ist schon das Wichtigste, dass wir auch wirklich offen bleiben. Nicht nur für neue Ideen, sondern auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen. Apropos offen bleiben, das führt mich zum letzten Thema. Ihr seid ja auch tatsächlich so offen und nehmt dieses Jahr am Berliner Impro-Marathon teil, was uns sehr freut. Ja, uns auch. Also ich sage uns, weil Marco und ich, wir tatsächlich auch da Finger im Spiel haben und ein bisschen mitorganisieren. Das ist ja genau auch so ein Thema, ne? Dass man irgendwie sich auch dem allen öffnet und eben offen bleibt, dass da eigentlich viel passiert. Und da, ja, das ist genau das, was du eigentlich ansprichst, weil ich glaube, man kann nicht alt genug sein für Impro, weil mehr Lebenserfahrung ist halt auch mehr Inhalt, das ist ja durchaus erkenntlich. Aber natürlich, irgendwann denkt man auch so, wäre ich nicht langsam zu alt dafür, aber es ändern sich auch die Formate und so. Und der Marathon liegt ja mitten in euren 20-jährigen Geburtstag. Hast du da, wer kommt denn und wer hat frei bekommen, zu spielen? Also Ramona und ich kommen und spielen mit. Und ich fand es irgendwie schön, dass es in unserem Geburtstag liegt, dass es, dass wir uns, was wir vielleicht nicht so, also wir haben immer mehr die Tendenz gehabt, rauszugucken, auch aus Berlin rauszugucken, aus Deutschland rauszugucken und international uns zu orientieren. Und ich persönlich habe mir gesagt, das ist auch mal eine, sehr, sehr interessant zu gucken, was ist eigentlich in der Berliner Szene so los. Weil das ist natürlich so ein bisschen runtergefallen im Laufe der Zeit, dass wir dass man den Überblick verloren hat und ich auch der Fokus einfach woanders drauf war. Und vielleicht gerade, weil ich jetzt nicht das Festival vorbereitet habe und wenn das Festival vorbei war, habe ich erstmal auch einen Monat nichts mit Impro zu tun haben wollen. Ja? Und jetzt habe ich eher so mal überlegt, ja, das wäre doch auch mal interessant, da mal teilzunehmen. Mal gucken, wie fühle ich mich da und überhaupt diese Marathon und diese ganze Idee. Und ja, da wach zu bleiben und sich zu öffnen so dafür. Und ich glaube, Ramona geht es ähnlich so. Und wir haben, wir beide, es ist irgendwie so, die es wollten jetzt nicht alle, aber es wollten einige und da haben wir uns so aufgeteilt, die spielen das und Ramona und ich spielen den Marathon. Und es ist doch ganz schön, dass das innerhalb des Geburtstages liegt. Dann sind wir auch so ein bisschen, sind wir so, ja, es ist so, fühlt sich gut und richtig an. Ja, schön. So. Ja, also wir freuen uns da auch sehr, dass das diesmal klappt. So ja. Alles. Ja. Genau, man kann tatsächlich da sehr schnell Freundschaften schließen zu den über 20 anderen Gruppen, die da aufschlagen. Also ich sollte gedacht, du sagst, zu den über 20-Jährigen. Auch das. Ja. Aber dass nicht jeder will und so, das kennen wir auch schon aus anderen Gruppen, ja, die dann sagen, um Gottes Willen, 10 Stunden im Brot, so viel fällt mir eigentlich ein. Oder das halte ich nicht durch. Das halte ich nicht durch. So. Was ist denn eigentlich, wenn man schlapp macht? Geht man nach Hause. Okay. Also man ist natürlich am, sagen wir mal, eindrucksvollsten, sich vom Krankenwagen abholen. Ja, also auch ein offener Bruch ist durchaus okay, dann zu gehen. Aber ja, wir haben das immer wieder erlebt, dass dann so ein paar Leute sagen, ich gehe jetzt nach Hause, ich schaffe das nicht mehr. Aber es ist ja auch nicht so, dass man 10 Stunden am Stück spielt, sondern es ist halt 10 Stunden Programm permanent. Und man kann da durchaus auch mal eine Stunde irgendwie rumsitzen. Aber es ist natürlich, und das ist ja so ein bisschen das Thema, es gibt ja viele Marathons, die so ein bisschen diese Haltung haben, wir spielen jetzt 24 Stunden, tauschen uns immer aus und eigentlich ist es ein Publikums-Zuschauer-Marathon und die Spiele werden immer ersetzt durch oder so. Aber wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass die Leute lange und viel spielen, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob man 2 Stunden gespielt hat oder 4 oder 8 oder 10. Ja. Irgendwann lässt halt dieses, oh, ich muss jetzt mal auf die Bühne, sonst habe ich nichts mehr an diesem Abend oder so. Lässt das so nach und die Leute sind irgendwie sehr relaxed. Ja, ja, ich habe das ja von anderen schon, also der Marco Meyer, der war der Erste, der mal von einem Marathon erzählt hat, die haben dann irgendwie 48 Stunden irgendwie verrückt gemacht und die haben genau das als Erstes erzählt, diese Gelassenheit und das Relaxte und diese Aufregung, die irgendwann weggeht, also dieses Flirrige, ne? Irgendwann wird's verfließt das normale Leben wahrscheinlich mit der Bühne. Ne? Ja, und das Schöne ist halt an diesem Marathon, dadurch, dass es auf 3 Bühnen parallel ist, ist es halt immer so, dass irgendwo auch was ist, was die Spieler interessiert. Also wir machen halt Kurzform auf der Hauptbühne, da kann man halt immer mal dazu springen oder auch wieder verschwinden. Ja. Und wir machen eben langformige Sachen auf anderen Bühnen, wo man dann eben auch mal eine Stunde lang ein Format oder ein Genre spielt, was auch für die Spieler herausfordernd ist. Und man sieht das dann durchaus ganz oft, dass bestimmte Spieler halt den Abend über nicht auf der Hauptbühne so präsent sind. Die kommen am Anfang und am Ende mal vorbei, weil die sagen, okay, Games ist nicht so meins und die haben dann Spaß auf anderen Bühnen. Ja. Und umgekehrt. Und manche Leute sind halt unglaublich gerne in den Kurzformen und die verbringen da ihre Stunden eben woanders. Und das Publikum wechselt und kann da auch so ein bisschen seins suchen. Ja. Und ich finde auch, dass die Energie des Publikums, weil es ja auch mal so rumreißt und was muss ich denn jetzt noch angucken, das überträgt sich halt auch auf den Event, dass alle so wirklich dieses viel mehr Event als jetzt nur, wir gucken ein Stück Theater an, hat. Und das ist, finde ich, ganz, ganz schön. Ja, man verpasst halt auch bewusst immer was, weil man kann nur an einem Ort sein und man denkt so, oh, das hätte ich auch gern gesehen. Und ich finde ja, solange die Haltung der Leute ist, oh, das hätte ich auch gerne, ist immer besser, als wenn sie sagen, naja, jetzt machen wir mal das oder so. Ja. Und deswegen ist bewusst so ein bisschen als Überforderung für alle und jeden geplant, aber die Leute, die da waren, waren immer sehr positiv, weil und was wir eben auch sehen aus den letzten Jahren, es haben sich danach tatsächlich Projekte und Leute haben gesagt, oh, die haben mich auf dem Marathon kennengelernt, wir haben da mal was zusammen gemacht, die haben mal eingeladen oder so. Und dieser verbindende Charakter, den ja Festivals haben immer, ist hier sozusagen reduziert auf ein oder zwei Tage, ne? Es geht ja über Mitternacht hinweg, aber sozusagen auf einmal 10 Stunden sehr intensiv und die Leute kommen da zusammen und da stellt sich sehr schnell so spannende Energien ein. Deswegen. Genau, und ich glaube halt auch, dass es schön ist, weil ihr durchaus auch eine Erfahrung mitbringt und auch eine Bühnensicherheit, die der ein oder andere vielleicht auch noch nicht hat. Ja, klar. Wir haben natürlich irgendwie schon sagen, okay, Leute, die kommen sollen irgendwie mal regelmäßiger auftreten und so, damit die so ein bisschen Grunderfahrung haben, aber es ist natürlich Unterschiede in jeglicher Art von Alter, Erfahrung, auch Spezialisierung in ihren Gruppen da. Und ich glaube, ihr könnt da einfach auch nochmal eine schöne Energie mit reingeben. Also ich freue mich da sehr drauf. Ja. Ja, schön. Ich auch. So, das noch dazu und das in eurem Festival und also nach eurem Festival und in eurem Geburtstag. Genau. Lieber Christoph, vielen Dank, dass wir wieder mal schwatzen durften. Ja. Danke auch an die Postboten und an alle, die hier immer nach dir fragen. wir wünschen euch viel Erfolg für das Mini-Festival. Freuen uns auf das nächste Jahr auch schon, wenn es dann wieder heißt oder wenn es dann vielleicht mit der EU noch größer wird. Und ja, man soll ja vorher nicht gratulieren zum Geburtstag, aber trotzdem. Dann kommt zum Geburtstag und kommt zum Geburtstag und das würde uns sehr freuen. Auf der Party teilnehmen und euch Geschenke bereichen. Wenn man euch was schenken will, dann soll man euch Gurken oder Bananen mitbringen, richtig? Bananen hauptsächlich, ne? Ihr seid ja die Gorillas. Lass mal überlegen, was könnte man sich denn wünschen? Nee, Überraschung. Schokolade, ja. Ja. Schokolade geht immer. Genau. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß euch. Ja, danke, dass ihr da wart. Ja. Danke, dass ihr da seid. Ja. Dann schaltet wieder ein, wenn wir das nächste Mal wieder berichten. Das war Impro News on the Road mit Christoph Jungmann, Makro und Thomas Jeckel. Tschüss. Ciao.